strahlenden Gesichter. Doch sie lachen uns nur aus, verarschen uns Tag für Tag und bekommen noch Applaus. Sie sind die Schmarotzer der Nation, leben von unserem Geld, machen sich die Taschen voll und denken nur an das eigene Wohl. Politiker sind der letzte Dreck. Politiker, Politiker leben die Maden im Speck. Politiker verraten das Volk und scheuteln es auf. Denken nur an sich, leben mit Saus und Braus. Es ist ihnen egal, was das soll und das denkt. Politiker gehören aufgehängt. Politiker nennt sich das Gesocks, vom Volk gewählt. Mit leeren Versprechungen labern sie uns voll. Ihr eigener Wohlstand, das ist es, was zählt. Mit scheinheiligen Versprechen lullen sie uns ein. Ein Wort, das ist leicht zu brechen. Wie kann man nur so verlogen sein? Politiker sind der letzte Dreck. Politiker, Politiker leben wie die Maden im Speck. Politiker verraten das Volk und die Scheune das aus. Denken nur an sich, leben mit Saus und Braus.